Sicher vergesse ich dich nicht, Polly. Küss mich, Polly. Adieu, Meg. Adieu, Polly. Dauert oder dauert nicht, an dem oder jenem Ort. Und er kommt doch nicht wieder.